Märkische Heide, märkischer Land. Sind des Märkers Freude, sind sein Heimatland. Sind des Märkers Freude, sind sein Heimatland. Steige hoch, steige hoch, rote Fahnen, vor grüner Sonne und Sand. Und über Luft liegt immer mehr. Thank you.